kann es nicht glauben, was hier gerade passiert. Ein Moment, ein Gefühl, es explodieren Endorphine. Irgendwas passiert in meinem Bauch. Das mit dir fühlt sich schon an wie wir. Das mit dir ein Leben lang und mehr. So wie es jetzt ist, so kann es von mir aus bleiben. So wie es jetzt ist, ist mir Regen und Donner egal. So wie es jetzt ist, das Gefühl in deinen Armen. So wie es jetzt ist, lass ich dich nicht mehr los. Kann man das träumen oder ist es real? Was passiert hier mit mir? Völlig abnormal. Glücksgefühle, irgendwas passiert in meinem Kopf. Das mit dir fühlt sich schon an wie wir. Das mit dir ein Leben lang und mehr. So wie es jetzt ist, so kann es von mir aus bleiben. So wie es jetzt ist, ist mir Regen und Donner egal. So wie es jetzt ist, das Gefühl in deinen Armen. So wie es jetzt ist, lass ich dich nicht mehr los. So wie es jetzt ist, ist mir Regen und Donner egal.